Kleinere Fragmente, Dramen von Friedrich von Schiller. Entwurf, das Schiff. Die Aufgabe ist ein Drama, worin alle interessante Motive der Seereisen, der außereuropäischen Zustände und Sitten, der damit verknüpften Schicksale und Zufälle geschickt verbunden werden. Aufzufinden ist ein Punktum Saliens, aus dem alle sich entwickeln, um welches sich alle natürlich anknüpfen lassen. Ein Punkt also, wo sich Europa, Indien, Handel, Seefahrten, Schiff und Land, Wildheit und Kultur, Kunst und Natur darstellen lässt. Auch die Schiffsdisziplin und Schiffsregierung, der Charakter des Seemanns, des Kaufmanns, des Abenteurers, des Pflanzers, des Indianers, des Kreolen müssen bestimmt und lebhaft erscheinen. Landen und Absegeln, Sturm, Seetreffen, Meuterei auf dem Schiff, Schiffsjustiz, Begegnung zweier Schiffe, scheiterndes Schiff, ausgesetzte Mannschaft, Proviant, Wasser einnehmen, Handel, Seekarten, Kompass, Längenuhr, wilde Tiere, wilde Menschen. Eduard hat mehrere Jahre vergebens die Wirkungen seiner nach Europa geschickten Briefe und der Versprechung eines Freundes erwartet. Er ist auf dem Punkt, die Hoffnung aufzugeben und sich auf der Insel zu binden, wo ihm der Pflanzer seine Tochter anträgt. Dieser Pflanzer ist auch ein Europäer und durch Schicksale hierher gekommen. Das Stück kann so endigen, dass Eduard in dem gefangenen Hauptmann des Schiffs seinen Freund entdeckt, dass er ihm sein Schiff wiedererobern hilft und dass die Aufrührer statt der vorigen Bewohner auf der Insel zurückbleiben. Geänderter Entwurf. Ein Europäer hat sich in Indien etabliert und durch Fleiß und Treue sich die Neigung seines Patrons in solchem Grade erworben, dass dieser ihn zu seinem Eidam erwählt. Seine Tochter aber liebt schon einen andern, dem aber der Vater nicht hold ist. An demselben Tag, wo der Kaufmann sich gegen den Europäer erklären will, langt ein europäischer Ostindienfahrer auf der Reede an. Der junge Europäer hat in Europa etwas Geliebtes verlassen, sein ganzes Herz ist dahin gewendet. Er ist nie glücklich gewesen. Seine einzige Freude ist, Schiffe aus Europa, aus dem Land seiner Liebe, ankommen zu sehen und Nachrichten zu empfangen. Auch heute treibt ihn diese Begierde, da er von dem Schiffe gehört, an das Ufer. Auf dasselbe Schiff hat auch die Tochter des Kaufmanns ihr Absehen gerichtet, um mit ihrem Liebhaber nach Europa zu fliehen, weil sie den Vater nicht zu erweichen hofft. Gespräch zwischen der Tochter und dem jungen Jenny. Ihre Fragen nach Europa, seine wehmütige Schilderung der Heimat. Tochter erklärt ihm ihren Entschluss. Vater hat ihr zuvor den seinigen erklärt. Jenny erhält aus Europa keine Nachrichten und ist sehr traurig. Er schlägt die Tochter des Kaufmanns aus. Er will selbst nach Europa. Was bringt das Schiff mit, um Jennys Schicksal zu verändern? Entweder seinen Freund oder seine Geliebte oder seine Zurückberufung oder seinen Vater. Ein entscheidendes Motiv, warum er nach Europa geht. Darf die Revolution mit eingewebt werden? Jennys Geliebte hat ihren Bruder oder Oheim begleitet. Ein reicher Kaufmann ist der Vater von seiner Geliebten. Dieser ist ganz arm geworden und hat sich deswegen aufs Meer begeben, um außer Europa sein Glück zu verbessern. Er ist's, der mit dem Schiffe anlangt. Er und seine Tochter steigen allein ans Land. Sein Bruder ist der Patron Jennys. Unter den Dableibenden ist ein Europäer, der sich mit Freude und Hoffnung ansiedelt, oder einer, dem Europa fremd war und der hier sein Vaterland findet. Er hat die Schrecknisse der europäischen Sitten hassen gelernt, und weil er alles in Europa verloren, was ihm teuer war, so umfasst er mit Hoffnung das neue Vaterland. Zwischen beiden steht der Seemann, der überall und nirgends zu Hause ist und auf dem Meere wohnt.